WDR 5. Neugier genügt. Das letzte Abendlicht schimmert über dem Bosporus. Durch die engen Gassen des Viertels schallt der Ruf des Muezzin zum Abendgebet. Und dann hallt es von den vielen glitzernden Hügeln Istanbuls zurück. Den Gebetsruf, den Sie jetzt am lautesten gehört haben, das ist die Moschee, die uns am nächsten liegt. Und diesen Klangteppich, das sind die ganzen anderen Moscheen aus dem Stadtteil, aus Beyoğlu und angrenzenden Stadtteilen, also der Klangteppich über der Stadt. Pfarrerin Ursula August steht am offenen Fenster ihrer Kreuzkirche und lässt ihren Blick über die wehenden Palmwedel des Pfarrgartens hinwegschweifen, hinüber bis zur funkelnden Altstadt mit den Minaretten am Horizont. Und dann blitzen die Augen unter dem Pagenkopf ganz verschmitzt, als sie in den Kirchenvorraum geht und kräftig an einem Seil zieht. Die Szene sieht so romantisch aus und hört sich auch so an, wenn die Pfarrerin aus dem Ruhrgebiet ihren Gebetsruf unter den heimischen Klang der Moscheen mischt. Doch der Arbeitsalltag der Seelsorgerin ist alles andere als romantisch, er ist heikel. Den christlichen Kirchen ist es in der Türkei verboten, für ihren Glauben zu missionieren. Sie sind rechtlos und für Ursula August ist jede Kontaktaufnahme eine Gratwanderung. Sie könnte ihr als verbotene Werbung für ihren Gott ausgelegt werden. Die Pfarrerin lässt abrupt das Glockenseil los, als ein schwarzes Etwas mit einem Riesensatz durch die Kirchentür in den Garten flüchtet. Eine der unzähligen Straßenkatzen Istanbuls. Die lag vor unserer Tür. Seitdem ist sie unsere treueste Gottesdienstbesucherin. Seit einem Jahr ist Ursula August Pfarrerin der Evangelischen Kreuzkirche in Istanbul. Die 52-Jährige im schlichten schwarzen Pullover wirkt mütterlich warmherzig, eher der Typ gestandene Hausfrau in mittleren Jahren als eine förmliche Amtsperson. Sie nimmt sich selbst und ihre besondere Rolle auch nicht so wichtig, obwohl sie die erste Frau auf diesem fernen Außenposten der evangelischen Kirche ist. Und hier wollte sie so leidenschaftlich gern arbeiten. An der Schnittstelle zwischen Christentum und Islam liegt doch Istanbul halb in Europa und halb in Vorderasien. Ich komme ja aus der interreligiösen Arbeit, fast 25 Jahre lang, interreligiöser Dialog. Ursula August war zuletzt Pfarrerin und Islambeauftragte in Marl. In Istanbul ist sie nun in der gleichen Situation wie türkische Imame in Deutschland. Wir sind die Minderheit in der Minderheit als Protestanten. Insgesamt gibt es 0,15% Christen in der Türkei und wir haben 250 Gemeindemitglieder hier in Istanbul und im Großraum Istanbul in Ankara noch dazu. Rainer, gehst du mal schauen, wer jetzt an der Pfarrhaustür um 20.30 Uhr schellt? Ehemann Rainer Volz übernimmt mal wieder Pfarrhaushälteraufgaben. Doch am Ende muss die Pastorin selbst zur Haustür kommen. Zwei Menschen, die diakonische Hilfe brauchten, Rezeptbeihilfe oder Geld für einen Arztbesuch oder einfach etwas zum Essen und zu trinken haben wollen. Jetzt ist die Pfarrerin ganz fürsorgliche Mutter. Sie geht zur Pfarrhauskasse und holt einige türkische Lirascheine für die späten Besucher heraus. Menschen, die an der Armutsgrenze leben, die hier stranden, Aussteiger, Frauen, die sich von ihren Männern getrennt haben. Also neulich hatten wir einen älteren Touristen hier, der den Aufruf in seinem Hotel nicht gehört hatte, der sozusagen sein Flugzeug verpasst hat. Das war ein Rentner, der wirklich von seiner knappen Rente diesen Aufenthalt in Istanbul abgespart hatte. Und so kam er als nächste Station zu uns. Seit 150 Jahren ist die gelb getünchte Kirche mitten in Istanbul nun schon Anlaufstelle und Treffpunkt für Christen in der Türkei. Das Gotteshaus im europäischen Stil ragt hoch aus den Gassen des Viertels heraus. Es ist wie eine zweite Etage oben auf eine ehemalige Schule gebaut worden. Beim Rundgang am nächsten Morgen erklärt die erste Pfarrerin von Istanbul, warum es auch hier die typisch deutsche Handarbeitsgruppe und den Männerkreis gibt. Beheimatungsort für die, die neu in die Türkei kommen als Arbeitskräfte. Die größte Umstellung war die Größe der Gemeinde. Also sie umfasst ja die gesamte Fläche der Türkei. 20% aller Mitglieder wechseln jährlich. Weil ihre Arbeitgeber sie nach Deutschland zurückholen oder woanders hinschicken. Die neue Pfarrerin will ihnen in Istanbul eine Heimat geben. Und sie hat noch ein anderes Ziel. Sie will Brücken, zwischen den Religionen bauen. Ich habe sehr viel Glück im Moment und eigentlich ist das sehr schön. Wir haben zwei Moscheen hier in unmittelbarer Nachbarschaft, die ich besucht habe. Und ich konnte dort feststellen, dass Theologen, Imame, Hodjas zurückgekehrt sind aus Deutschland. Das sind eben ganz wichtige Gesprächspartner im Dialog vor Ort, weil der Dialog als erprobt mitgebracht worden ist und daran können wir jetzt wieder anknüpfen. Diese zurückgekehrten Religionslehrer sind es aus Deutschland gewohnt, mit Pfarrerinnen zusammenzuarbeiten. Sie haben Ursula August auch schon so manche Tür geöffnet zu Imamen, die noch nie mit einer Kollegin zu tun hatten. Am Abend ist die Istanbuler Kreuzkirche proppenvoll, als der Chor Istanbul das Gotteshaus zum Klingen bringt. Heute wird das 150. Jubiläum der evangelischen Kirche in der Türkei gefeiert. Und Pfarrerin Ursula August macht daraus ein Fest der Begegnungen. Sie ist die Erste, die mich hier in diese Kirche bringt. Das ist einfach so. Das ist aber schön. Ich bin die Erste, die dich in eine Kirche bringt. Ursula August will Brücken schlagen, zwischenmenschliche und religiöse. Und auch türkische Nachbarn haben die Einladung angenommen, darunter Reiseleiter Ahmed. Also ich bin Moslem, islamisch konfiziert, aber ich habe meine eigene Richtung entwickelt in den letzten Jahren. Ich glaube an einen Gott, aber nicht an das Bodenpersonal. Pfarrerin August als Teil dieses Bodenpersonals nimmt ihm das nicht krumm. Sie ist über jeden Besucher glücklich, besonders auch über dieses christlich-muslimische Paar. Neulich tauchte ein Paar auf in der Kirche. Sie war hochschwanger und kam mit ihrem offensichtlich türkischen und auch muslimischen Ehemann in den Gottesdienst. Und dann sagte er, ich habe meine Frau hierhin begleitet, weil sie in Zukunft zu ihrer Gemeinde gehören wird. Und das finde ich großartig, wenn das in einer Familie so geklärt werden kann, ja. Das sind jedoch noch Ausnahmen. Zum Kirchenjubiläum ist auch Çiğdem Arsu gekommen. Die junge Frau in knallengen Jeans und Stiefeln ist in Deutschland geboren. Sie wuchs in Lüdenscheid auf und kehrte jetzt als Architektin nach Istanbul zurück. Sie genießt das Leben in der Megastadt Istanbul, hat hier Freunde aus mehreren Nationen. Sie erlebt dabei aber auch religiöse Barrieren. Das Zusammenleben so in der Nachbarschaft ist ja wunderbar. Das ist auch eher spannend. Das Andersartige, aber die Heirat, eigentlich ist eine Heirat nicht toleriert. Also, dass ein Christ einen Moslem heiratet oder andersrum. Die Heirat ist immer noch nicht gern gesehen untereinander. Pfarrerin Ursula August kennt die geschichtlichen Hintergründe und erinnert daran, dass ja umgekehrt auch europäische Politiker immer mal wieder das Bild der Türken vor Wien als Bedrohung heraufbeschwören. Ähnlich wirken in der Türkei Erinnerungen an die brutalen christlichen Kreuzzüge nach, auch wenn sie 1000 Jahre zurückliegen. Die neue Istanbuler Pastorin will den alten Ängsten und Vorurteilen die religiösen Gemeinsamkeiten zwischen Islam und Christentum entgegensetzen. Und sie hat eine unerschütterliche Geduld. Also man sagt hier, yavaş yavaş, das heißt langsam, langsam. Und sie baut dabei auf die vielen Türken und Deutschen, die zwischen beiden Ländern pendeln. Ich glaube, dass diese Personen eine ganz wichtige Brückenfunktion darstellen. Jeder gut geführte Dialog in Deutschland ist eine Hilfe für uns hier. Er beweist, es geht doch. Was aber noch wichtig ist für uns als christliche Minderheiten in diesem Land, dass wir Rechtsformen für uns finden müssen, rechtliche Anerkennung, nicht nur tolerierten Status hier haben. Christliche Gemeinschaften sind in der Türkei bisher rechtlos. Pfarrerin August darf in Istanbul nicht einmal ein Bankkonto für ihre Gemeinde einrichten. Die Pfarrerin sieht es als Hoffnungsschimmer, dass bei den letzten Wahlen ein Christ ins türkische Parlament gewählt wurde, erstmals seit 60 Jahren. Und während Ursula August erzählt, sieht sie auf die Uhr. Die Pastorin muss schon wieder weg, über Land. Eine andere Filiale ihrer Gemeinde wartet auf sie. Sie umfasst ja die gesamte Fläche der Türkei. Das sind Riesenausmaße, Riesenentfernungen. Hat sie allein unterwegs keine Angst? Die Drohungen religiöser Extremisten sind doch latent. Ursula August knöpft ihren Mantel zu und sagt mit festem Blick: Ich will darauf vertrauen, was im Koran steht. Man darf kein Menschenleben töten, es ist geschenktes Leben von Gott. Ich schlafe hier sehr gut. Es ist Samstagmittag in der Mahalle, so nennen die Türken ihr quirliges Stadtviertel hier. Dieser Straßenverkäufer, der bietet, wenn ich richtig geschnuppert habe, ich gehe mal näher an den dampfenden Kessel. Das ist duftender Reis mit Pilaf, also mit gekochten Erbsen drin. Der Karren ist so eine Art traditionelle Imbissbude und der alte Mann zieht ihn mit einiger Mühe die steile Gasse hinauf. Aus der Kreuzkirche, da kommt gerade der Ehemann der Pfarrerin, Rainer Volz, und er steuert mit seiner Einkaufstasche auf den Gemüseladen gegenüber der Kirche zu. Wir kaufen zum einen hier in den kleinen Tante-Emma-Läden, diesen sogenannten Bakal. Und dadurch kriegen wir Kontakt und sind natürlich auch dann doch auch ein bisschen interessant als Wirtschaftsfaktor für die Nachbarn. Ja, und während Rainer Volz die Fleischtomaten begutachtet, gehe ich mal ein bisschen weiter zu Çiğdem Arzu. Die junge Architektin wohnt in einem der wenigen schon renovierten Altstadthäuser hier nahe der evangelischen Kreuzkirche. Und sie hat angeboten, mir dieses Stadtviertel zu erklären, vor dem ich gestern bei meiner Ankunft doch ziemlich schockiert gestanden habe. Als ich mit dem Stadtplan in der Hand zu Fuß die Deutsche Kirche suchte, da habe ich mich kaum getraut, den Hauptboulevard hier zu verlassen. Ich dachte, das kann unmöglich richtig sein, denn ich habe in gespenstische, düstere Gassen geblickt. Überall total verfallene Bürgerhäuser. Also man kann die frühere Pracht dieser Häuser erahnen, damals, als das alte Byzanz kulturell blühte. Wir stehen jetzt vor einer Fassade. Huch, da springen zwei Katzen durch die zersplitterten Fensterscheiben in die offene Ruine hinein. Und hier leben Sie, Frau Arzu? Wenn man hier einem modernen Türken sagt, ich wohne in Talabasche, dann wird man entgeistert angeguckt. Wie? Was machst du denn da? Das ist doch viel zu gefährlich da. Und ich glaube, in den 80ern, 90ern war es noch nicht einmal für die Polizei möglich, dieses Viertel zu betreten. Çiğdem Arzu zeigt auf die kleine Polizeistation. Davor steht, ja, das ist kein Streifenwagen, das ist, wenn ich das richtig sehe, ein Panzer mit Polizeiaufschrift. Frau Arzu, Sie müssen mir jetzt erstmal erzählen, was mit diesem Viertel rund um die evangelische Kirche los ist. In den 40ern gab es das Kulturtheater von Istanbul und deswegen haben dann hier sehr viele Schauspieler und Schriftsteller gelebt. In den 60ern, weil es gab ja Vertreibungen hier in Istanbul und in den 50ern ja sehr stark und dann sind sehr, sehr viele gegangen, auch sehr, sehr viele Griechen gegangen und somit waren sehr viele Häuser hier leer. Als dann die Landflucht begann aus dem Anatolien, dann kamen sehr viele Menschen hierher und haben die Häuser besetzt. Die Familien sind da, aber hauptsächlich sind hier eigentlich Kurden. Und je weiter wir jetzt in diese Richtung laufen, desto mehr sehen sie eigentlich die Armut und die Ghettoisierung. Sie haben mir ja erzählt, dass die Stadt Istanbul diese besetzten Straßen räumen lassen will. Was wird denn dann aus diesen eigentlich ja wunderschönen, aber doch sehr zerfallenen Bürgerhäusern? Ein sehr schickes Viertel. Da wird jetzt gerade alles aufgekauft, in diesen zwei Blöcken. Wenn wir jetzt wieder Richtung Kreuzkirche gehen, wird die Gegend deutlich besser. Die nächste Straße ist schon zum Großteil renoviert. Das Café da, das sieht lauschig aus. Da sitzen drei alte Männer mit Teegläsern vor der Tür. Das ist eine Mahalle hier, wo die Leute im Sommer auf der Straße sitzen und Nüsse essen gemeinsam. Wir können ja mal zu Ali reingehen. Können wir die mal fragen, was sie von einer Frau als Pfarrerin in der Nachbarschaft halten? Da dürfte eine normale, traditionelle Frau jetzt auch nicht hingehen einfach, aber ich tue es jetzt einfach hier. Aha. Haben Sie sich nicht gewundert, dass eine Frau als Pfarrerin kam? Ja, ich bin es. Erst waren wir schon sehr gewundert, sagt er. Wir waren schon ein bisschen geschockt, aber dann haben wir gesehen, dass sie wirklich super nett ist. Und wir finden sie sogar besser als die männlichen Pastoren, die davor da waren, sagt er. Der Pastor ist hier einfach vorbeigegangen, sagt er, ohne zu grüßen manchmal. Aber Ulla bleibt immer stehen und redet immer und hat immer Zeit für ein paar Wörter, sagt er. Jetzt sind wir direkt um die Ecke zum Nussladen gegangen. Also das ist unglaublich. Bestimmt 10 unterschiedliche Nusssorten hier und dann ganz, ganz viele getrocknete Früchte. Das duftet hier. Oh, und der Verkäufer gibt mir jetzt mit einer kleinen Schaufel direkt gesalzene Erdnüsse auf die Hand. Ich nehme mir davon eine Tüte, bitte. Çiğdem Arzu erklärt dem jungen Verkäufer, dass ich mich zum neuen weiblichen Imam in der christlichen Kirche nebenan umhöre. Es hat uns schon überrascht, aber jetzt nicht übermäßig, meinte er. Also das war halt das erste Mal, dass wir so etwas gehört haben, dass sowas ist. Aber das mit dem Christentum haben sie halt nun mal nicht so viel zu tun. Aber trotzdem haben sie sich halt wirklich sehr, sehr gefreut, dass es so eine offene Person ist, so wirklich auch offen auf die Leute hier zugeht. Mit 2 Kilo Erdnüssen beladen gehen wir jetzt zur Kreuzkirche zurück. Sie liegt übrigens Tür an Tür mit noch einer Kirche, die ebenfalls ja sehr europäisch aussieht. Das ist die armenische Kirche. Dass auch die armenischen Christen hier früher eine Kirche bauen durften, ist ja auch so ein Anzeichen dafür, wie weltoffen das hier im alten Konstantinopel mal war. Als diese beiden Kirchen vor 150 Jahren gebaut wurden, da blühte hier die Kultur, da existierten viele Religionen nebeneinander in diesem Viertel, bis dann nach dem Ersten Weltkrieg die politischen Vertreibungen begonnen haben. Ich würde gern auch mit türkischen Christen über ihre Situation heute sprechen, denn Menschenrechtsorganisationen berichten ja nach wie vor, dass Türken mit christlichem Glauben diskriminiert werden. Die Kirchentür der armenischen Christen hier war aber immer verschlossen. Ach so? Schauen Sie mal. Ich glaube, ein junger Mann geht da gerade in die Kirche rein. Ja, wir gucken mal, ob wir da mal reinschauen können. Die armenische Kirche sieht innen wie die katholischen bei uns aus. Rote Samtvorhänge und ganz prächtige Kandelaber. Die Messe scheint gerade zu Ende zu gehen. Der Priester im goldenen Messgewand und 2 Messdiener tragen ein Kreuz Richtung Ausgang. Meine Begleiterin Frau Asu, die ist zu dem Priester gegangen. Ich sehe, wie er aber in Richtung meines Mikrofons abwehrend die Hände hebt. Möglicherweise wird hier keiner was sagen wollen, denn die christlichen Armenier sind in der Türkei immer noch ausgegrenzt. Der Völkermord an den Armeniern zur Zeit des Ersten Weltkriegs wird vom türkischen Staat ja weiterhin abgestritten und extreme Nationalisten schüren beharrlich die Angst vor den Christen. Aber jetzt bespricht sich der Priester mit einem jungen Mann in der Kirchenbank. Ja, und der junge Mann kommt zu mir rüber. Ich möchte gerne wissen, ich muss Ihren Namen dabei ja auch gar nicht nennen, ob den Türken mit christlichem Glauben immer noch diskriminiert werden. For us converts is kind of hard, because... Ja, für uns, die wir Christen geworden sind, ist es wirklich hart. Du wirst nicht mehr als Türke behandelt, das ist schon hart. So that's kind of hard. Was bedeutet das denn für Sie zum Beispiel im Berufsleben? Yes, you can't be a policeman, you can't work for military. Du kannst kein Polizist werden, du kannst nicht zum Militär, du kannst nicht Beamter werden, du kannst all das nicht machen. Ihr Ministerpräsident Erdogan hat ja bei seinem letzten Treffen mit unserer Bundeskanzlerin Merkel Verbesserungen für die religiösen Minderheiten hier in der Türkei versprochen. Spüren die Christen in der Türkei denn eine Veränderung? Na, ich wage mal zu sagen, es ist schon viel besser geworden, als es lange war. Als Christen müssen wir das einfach fest hoffen. Thank you very much. Jetzt stehen wir wieder im Freien vor der armenischen Kirche. Ach, ja, und das sind die Glocken von nebenan schon wieder von der evangelischen Kirche. Da steht Pfarrerin Ursula August in ihrem schwarzen Talar vor der blauen Kirchentür und schließt sie gerade für den Abendgottesdienst auf. Ich gehe mal rüber. Pfarrerin August, Sie stehen da so in Ihrer Kirchentür, als wenn Sie schon ewig hierhin gehörten. Und Sie sehen so zuversichtlich aus. Dabei haben wir gerade bei den armenischen Christen nebenan ziemlich Bedrückendes gehört. Und wenn ich so an die Übergriffe auf Christen hier durch religiöse Extremisten denke, wird Ihnen da nicht manchmal Angst und Bange bei Ihrem Auftrag in der Türkei? Ich hoffe, dass uns dieses Land schützt. Ich hoffe, dass uns diese Regierung hier schützt, dass uns auch unsere muslimischen Gemeinden schützen. Ich habe keine Angst. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.